Vielleicht ist es oft schwierig und vielleicht engt es uns auch ein. Und wahrscheinlich sind wir oft zu gierig dabei. Und wahrscheinlich schränkt es uns ein. Aber jeder von uns sucht jemand, will es auch nicht jeder zugeben. Jeder von uns braucht jemand, der ihm etwas gibt. Wir tragen alle etwas in uns und wir wollen's weitergeben, weil in jedem von uns Liebe ist. Allein fühle ich mich nicht lang frei. Nein, allein scheint oft uferlos. Liebe legt mich nicht in Ketten. Erst durch sie scheint die Freiheit groß. Wenn jeder von uns sucht jemand, will es auch nicht jeder zugeben. Jeder von uns braucht jemand, der ihm etwas gibt. Wir tragen alle etwas in uns und wir wollen's weitergeben, weil in jedem von uns Liebe ist. Und vielleicht ist mein Herz viel zu klein für uns zwei. Und wer weiß, ob wir widerstehen. Und vielleicht ist dein Herz viel zu groß für nur zwei. Und willst du nicht noch andere sehen? Und was morgen kommt, wissen wir nicht. Das Leben schien da noch viel zu schein. Doch solange ich diese Zeilen hier singe, bist du bei mir und morgen egal. Und jeder von uns sucht jemand. Jeder von uns braucht jemand. Weil in jedem von uns Liebe ist, weil in jedem von uns Liebe ist.